Elena wunderte sich nicht über ihre Beziehung. Ihr wäre es nur lieb gewesen, wenn sie sie weniger deutlich gezeigt hätten, und ein- oder zweimal wagte sie es sogar, Marian etwas mehr Selbstbeherrschung ans Herz zu legen. Aber Marian verabscheute alle Heimlichtuerei, wo Freimütigkeit keinen Anstoß erregte. Und sich um die Unterdrückung von Gefühlen zu bemühen, die an sich keinen Tadel verdienten, schien ihr nicht bloß eine überflüssige Anstrengung, sondern eine Kapitulation des Verstandes vor gängigen und irrtümlichen Vorstellungen. Willoughby dachte dasselbe, und ihr Benehmen war eine ständige Demonstration ihrer Einstellung. Wenn er anwesend war, hatte sie für niemanden sonst Augen. Alles, was er tat, war richtig. Alles, was er sagte, war klug. Wenn ihre Abende im Herrenhaus mit einem Kartenspiel endeten, betrog er sich und alle anderen, um ihr ein gutes Blatt zu geben. Wenn sie den Abend beim Tanz verbrachten, tanzten sie die Hälfte der Zeit miteinander. Und wenn sie sich für ein paar Tänze trennen mussten, passten sie auf, dass sie nebeneinander standen und sprachen kaum ein Wort mit jemand anderem. Dieses Benehmen machte sie natürlich zur Zielscheibe des allgemeinen Gelächters, aber Spott konnte sie nicht treffen und schien sie kaum zu irritieren. Mrs. Dashwood nahm an all ihren Gefühlen mit solcher Lebhaftigkeit teil, dass sie gar nicht darauf kam, dieses Übertriebene zur Schaustellen von Empfindungen zu zügeln. Für sie war dies die ganz natürliche Folge einer regen Zuneigung in einem jungen und leidenschaftlichen Gemüt. Für Marian war es eine Zeit des Glücks. Ihr Herz hing an Willoughby, und der Zauber, den seine Gesellschaft ihrem jetzigen Zuhause verlieh, schien die zärtliche Bindung an Norland, die sie von Sussex mitgebracht hatte, leichter zu lösen, als sie vorher für möglich gehalten hatte. Elinors Glück war nicht so ungetrübt. Weder war ihr Herz so unbeschwert, noch ihr Vergnügen an ihren Unternehmungen so ungeteilt. Sie hatte keinen Gefährten gefunden, der sie für das, was sie zurückgelassen hatte, entschädigte oder sie veranlasste, mit geringerem Bedauern an Norland zu denken als vorher. Weder Lady Middleton noch Mrs. Jennings konnten ihr die Gespräche ersetzen, die sie vermisste, obwohl die Letztere unermüdlich redete und sie von Anfang an so in ihr Herz geschlossen hatte, dass ihr ein Gutteil ihrer Ausführungen sicher war. Sie hatte Elinor ihre eigene Lebensgeschichte bereits 3 oder 4 Mal erzählt, und hätte deren Interesse daran ihrem sonstigen Lernbedürfnis entsprochen, dann hätte sie vielleicht schon gleich zu Beginn ihrer Bekanntschaft alle Einzelheiten von Mr. Jennings letzter Krankheit und das, was er zu seiner Frau wenige Minuten vor seinem Tod gesagt hatte, behalten. Lady Middleton war nur dadurch erträglicher als ihre Mutter, dass sie schweigsamer war. Elinor brauchte nicht lange, um zu merken, dass ihre Zurückhaltung lediglich auf Teilnahmslosigkeit beruhte und mit Vernunft nichts zu tun hatte. Sie behandelte ihren Mann oder ihre Mutter ebenso wie sie alle, und Vertraulichkeit war deshalb weder zu erwarten noch zu wünschen. Sie hatte heute nichts zu sagen, was sie gestern nicht schon gesagt hatte. Ihr Stumpfsinn blieb sich immer gleich, denn auch ihre Stimmung war immer dieselbe, und obwohl sie nichts gegen die Unternehmungen hatte, die ihr Mann veranstaltete, vorausgesetzt, alles verlief stilvoll und ihre beiden ältesten Kinder waren an ihrer Seite, schien sie sich dabei auch nicht mehr zu amüsieren, als wenn sie zu Hause gesessen hätte. Und so wenig trug ihre Gegenwart durch Teilnahme an den allgemeinen Gesprächen zum Vergnügen der anderen bei, dass sie manchmal nur dann an ihre Anwesenheit erinnert wurden, wenn sie sich um ihre ungezogenen Kinder bemühte. Unter all ihren neuen Bekannten fand Elinor nur in Oberst Brandon einen Menschen, der überhaupt geistigen Respekt beanspruchen, Interesse an Freundschaft erregen oder ihr ein unterhaltsamer Gefährte sein konnte. Willoughby kam nicht in Frage. Er hatte ihre ganze Bewunderung und Freundschaft, selbst ihre schwesterliche Freundschaft, aber er war verliebt. Seine Aufmerksamkeit galt ausschließlich Marian, und ein weit weniger anziehender Mann wäre vermutlich viel unterhaltsamer gewesen. Oberst Brandon konnte sich zu seinem Unglück nicht so ermutigt fühlen, ausschließlich an Marian zu denken, und fand in der Unterhaltung mit Elinor den größten Trost für die völlige Gleichgültigkeit ihrer Schwester. Elinors Mitgefühl für ihn nahm zu, da sie Grund zu der Annahme hatte, dass er die Qualen enttäuschter Liebe bereits kannte. Dieser Verdacht kam ihr bei einigen Worten, die er eines Abends im Herrenhaus zufällig fallen ließ, als sie übereinkamen, sich zu setzen, während die anderen tanzten. Er verfolgte Marian mit den Augen, und nach einem Schweigen von einigen Minuten sagte er mit einem schwachen Lächeln: »Ihre Schwester, wenn ich recht verstehe, hält nichts von einer zweiten Liebe.« »Nein«, erwiderte Elinor, »sie hat durch und durch romantische Vorstellungen.« Mir scheint eher, sie hält sie für unmöglich. Ich glaube ja. Aber wie ihr das gelingt, ohne an ihren eigenen Vater zu denken, der selbst zweimal verheiratet war, verstehe ich nicht. In einigen Jahren allerdings werden gesunder Menschenverstand und Erfahrung ihre Ansichten auf vernünftige Weise zurechtgerückt haben, und dann lassen sie sich vielleicht auch von anderen, nicht nur von ihr selbst, eher charakterisieren und rechtfertigen als jetzt. »Das wird wohl der Fall sein«, antwortete er. »Und trotzdem liegt etwas so Liebenswürdiges in den Vorurteilen eines jungen Menschen, dass man sie mit Bedauern vor der allgemeinen Meinung kapitulieren sieht.« »Da kann ich Ihnen nicht zustimmen«, sagte Elinor. »Solche Gefühle, wie Marian sie hat, bringen Nachteile mit sich, die auch der ganze Zauber von Begeisterung und Weltfremdheit nicht wieder gut machen kann. Ihre Weltanschauung hat die unglückselige Neigung, Anstand und Sitte gering zu schätzen.« Und deshalb vertraue ich darauf, dass eine bessere Weltkenntnis den denkbar größten positiven Einfluss haben wird. Nach einer kurzen Pause nahm er das Gespräch wieder mit den Worten auf: »Lässt Ihre Schwester in Ihren Einwänden gegen zweite Ehen keine Unterschiede gelten? Oder sind Sie unter allen Umständen verwerflich? Müssen alle, die bei Ihrer ersten Wahl enttäuscht worden sind, ob durch die Unzuverlässigkeit ihres Partners oder die Widrigkeit der Umstände, danach ohne Bindung durchs Leben gehen? Ich muss sagen, so weit bin ich mit ihren Grundsätzen denn doch nicht vertraut. Ich habe jedenfalls nie gehört, dass sie jemals eine zweite Verbindung als verzeihlich gebilligt hätte.« »Das«, sagte er, »bleibt nicht so. Aber ein Wandel, ein völliger Sinneswandel, nein. Nein, wünschen Sie ihn nicht. Denn wenn die romantische Subtilität eines jungen Menschen weichen muss, wie oft treten dann Ansichten an ihren Platz, die nur zu alltäglich und zu gefährlich sind? Ich spreche aus Erfahrung. Ich kannte einmal eine Dame, die ihrer Schwester in Temperament und Gesinnung sehr ähnelte, die wie sie dachte und urteilte, die aber durch eine erzwungene Veränderung, durch eine Reihe von unglückseligen Umständen...« Hier brach er plötzlich ab, hatte anscheinend den Eindruck, zu viel gesagt zu haben, und gab durch seinen Gesichtsausdruck Anlass zu Vermutungen, auf die Elinor sonst nicht verfallen wäre. Die Dame hätte vermutlich keinen Verdacht erregt, hätte er Miss Dashwood nicht den Eindruck gegeben, dass alles, was mit ihr zusammenhing, nicht über seine Lippen kommen durfte. So brauchte sie ihre Fantasie nur ein wenig anzustrengen, um seine innere Bewegung mit der zärtlichen Erinnerung an vergangene Liebe in Verbindung zu bringen. Elinor ließ die Sache auf sich beruhen. Aber Marian hätte sich an ihrer Stelle nicht damit zufrieden gegeben. In ihrer Fantasie hätte die ganze Geschichte unverzüglich Gestalt angenommen und alles hätte sich auf melancholische Weise zu einer unglücklichen Liebe verdichtet. Als Elinor und Marian am nächsten Vormittag spazieren gingen, teilte diese ihrer Schwester eine Neuigkeit mit, die sie trotz ihrer Kenntnis von Marians ganzer Unklugheit und Gedankenlosigkeit doch durch den beispiellosen Beweis beider Eigenschaften überraschte. Marian erzählte ihr mit dem größten Entzücken, dass Willoughby ihr ein Pferd geschenkt habe, eins, das er selbst auf seinem Gut in Somersetshire gezüchtet hatte und das zum Reiten für eine Frau dressiert war. Ohne Rücksicht darauf, dass ihre Mutter gar nicht die Absicht hatte, ein Pferd zu halten, dass sie ein zweites für den Diener kaufen musste, falls sie ihren Entschluss, diesem Geschenk zuliebe, ändern sollte, und dieser Diener eingestellt werden musste, damit das Pferd regelmäßig geritten wurde, und dass sie schließlich einen Stall für sie brauchten, hatte Marian das Geschenk ohne Zögern angenommen und erzählte ihrer Schwester nun voll Begeisterung davon. »Er hat vor, seinen Burschen sofort nach Somersetshire zu schicken, um es zu holen«, fügte sie hinzu. »Und wenn es kommt, dann reiten wir jeden Tag aus. Du darfst es auch benutzen. Stell dir das Vergnügen vor, Elinor, über diese Hügel zu galoppieren.« Höchst unwillig musste sie aus solch seligen Träumen erwachen, die ganze nüchterne Wahrheit begreifen, die dahinter lag. Und eine Zeit lang weigerte sie sich, sie zu akzeptieren. Was einen zusätzlichen Diener anging, so würde die Ausgabe nicht der Rede wert sein. Mama, da war sie sicher, würde bestimmt nichts dagegen haben. Für einen Diener war jedes Pferd gut genug, er konnte immer eins im Herrenhaus bekommen. Was den Stall betraf, so würde eine bloße Hütte genügen. Elinor wagte die Schicklichkeit zu bezweifeln, ein solches Geschenk von einem Mann anzunehmen, den sie so wenig oder doch zumindest erst seit so kurzer Zeit kannte. Das ging zu weit. »Du irrst dich, Elinor«, sagte Marian ernst, »wenn du glaubst, dass ich Willoughby nicht gut kenne. Ich kenne ihn zwar noch nicht lange, aber er ist mir viel vertrauter als sonst jemand auf der Welt, außer dir und Mama. Nicht Zeit oder Gelegenheit entscheiden über den Grad von Vertrautheit, sondern die Persönlichkeit allein. 7 Jahre würden nicht reichen, um manche Leute miteinander vertraut zu machen, und für andere sind 7 Tage mehr als genug. Es wäre eine größere Unschicklichkeit, wenn ich ein Pferd von meinem Bruder annehmen würde, als von Willoughby. John kenne ich gar nicht gut, obwohl wir jahrelang zusammengelebt haben. Aber über Willoughby steht mein Urteil fest.« Elinor schien es am klügsten, das Thema nicht weiter zu verfolgen. Sie kannte das Temperament ihrer Schwester. Bei Widerspruch in einer so heiklen Angelegenheit würde sie nur umso mehr auf ihre Ansicht bestehen. Aber ein Appell an ihre Liebe zu ihrer Mutter, eine Aufzählung all der Unannehmlichkeiten, die dieser nachsichtigen Mutter daraus erwachsen würden, wenn sie, und das würde sie vermutlich tun, dieser Vergrößerung ihres Haushalts zustimmte, brachte Marian schnell zur Vernunft, und sie versprach, ihre Mutter nicht durch die Erwähnung des Geschenks zu solch unkluger Großzügigkeit zu überreden und Willoughby, wenn sie ihn das nächste Mal sah, zu sagen, dass sie es ablehnen müsse. Sie hielt Wort. Und als Willoughby am selben Tag im Cottage vorbeikam, hörte Elinor, wie Marian ihm mit gesenkter Stimme ihre Enttäuschung darüber mitteilte, dass sie darauf verzichten müsse, das Geschenk anzunehmen. Gleichzeitig teilte sie ihm die Gründe für diese Sinnesänderung mit, und sie schlossen jedes weitere Zureden seinerseits aus. Sein Bedauern war allerdings offensichtlich, und nachdem er es in aller Ernsthaftigkeit ausgedrückt hatte, fügte er ebenfalls mit gesenkter Stimme hinzu: »Aber das Pferd, Marian, gehört Ihnen, obwohl Sie es jetzt nicht benutzen können. Ich werde es nur so lange behalten, bis Sie Anspruch darauf erheben können. Wenn Sie Barton verlassen, um endgültig Ihren eigenen Hausstand zu gründen, dann soll Queen Mab Sie empfangen.« Miss Dashwood hörte all dies mit an, und aus seinen ganzen Worten, aus der Art, wie sie gesagt wurden und wie er ihre Schwester beim Vornamen nannte, entnahm sie sofort eine so eindeutige Vertraulichkeit, eine so unmissverständliche Bedeutung, die auf ein völliges Einverständnis zwischen ihnen hinwies. Von dem Augenblick an zweifelte sie nicht länger daran, dass die beiden miteinander verlobt waren, und diese Erkenntnis überraschte sie nur insofern, als 2 so mitteilsame Gemüter es darauf ankommen ließen, dass sie oder ihre übrigen Freunde es durch Zufall entdeckten. Margaret berichtete ihr am nächsten Tag etwas, was die Angelegenheit in ein noch eindeutigeres Licht rückte. Willoughby hatte den Abend vorher bei ihnen verbracht, und Margaret, die eine Zeit lang nur mit ihm und Marian im Wohnzimmer allein geblieben war, hatte Gelegenheit zu Beobachtungen gehabt, die sie mit höchst gewichtiger Miene ihrer ältesten Schwester mitteilte, als die beiden miteinander allein waren. »O, Elinor«, rief sie, »ich muss dir ein großes Geheimnis über Marian erzählen. Ich bin sicher, sie wird Mr. Willoughby sehr bald heiraten.« »Das hast du«, entgegnete Elinor, »beinahe jeden Tag behauptet, seit sie sich zuerst auf dem Hügel begegnet sind. Und sie kannten sich noch keine Woche, glaube ich, da warst du schon sicher, dass Marian sein Bild um den Hals trug, aber es stellte sich als die Miniatur unseres Großonkels heraus.« »Aber jetzt ist es ganz etwas anderes. Ich bin sicher, sie werden bald heiraten, denn er besitzt eine Locke von ihrem Haar.« »Vorsicht, Margaret. Womöglich ist es diesmal nur das Haar seines Großonkels.« »Bestimmt, Elinor, es ist Marians. Ich bin so gut wie sicher, denn ich habe gesehen, wie er es abgeschnitten hat. Gestern Abend nach dem Essen, als du und Mama das Zimmer verlassen hatten, haben sie zusammen geflüstert und geredet, so schnell sie konnten, und er schien sie um etwas zu bitten. Und schließlich nahm er ihre Schere und schnitt eine lange Locke von ihrem Haar ab, denn es fiel ihr lose den Rücken hinunter, und er küsste sie und faltete sie in ein Stück weißes Papier und tat sie in seine Brieftasche.« Solchen Einzelheiten aus solch verlässlicher Quelle konnte Elinor die Glaubwürdigkeit nicht versagen. Und sie hatte auch gar nicht die Absicht, denn der Umstand entsprach genau dem, was sie selbst gehört und gesehen hatte. Margaret entfaltete ihren Scharfsinn nicht immer so zur Zufriedenheit ihrer Schwestern. Als Mrs. Jennings eines Abends im Herrenhaus in sie drang, doch den Namen von Elinors Schwarm zu verraten, worauf sie schon lange besonders neugierig gewesen war, antwortete Margaret mit einem Blick auf Elinor: »Das darf ich nicht verraten, Elinor, oder?« Natürlich brachen alle in Gelächter aus, und Elinor versuchte mitzulachen. Aber es kostete sie Mühe. Sie war überzeugt, dass Margaret an jemanden Bestimmtes dachte, und sie konnte den Gedanken nicht ertragen, dass sein Name zum Gegenstand von Mrs. Jennings ständigen Anzüglichkeiten wurde. Marian hatte ehrliches Mitgefühl mit ihr, aber sie verschlimmerte die Sache nur dadurch, dass sie sehr rot wurde und empört zu Margaret sagte, »Vergiss nicht, wenn du irgendwelche Vermutungen anstellst, dass du kein Recht hast, sie laut zu sagen.« »Ich habe nie irgendwelche Vermutungen angestellt«, erwiderte Margaret. »Du hast mir doch selbst davon erzählt.« Dies trug zur Erheiterung der Gesellschaft nur noch weiter bei, und Margaret wurde bestürmt, mehr zu sagen. »Oh, bitte, Miss Margaret, erzählen Sie uns alles«, sagte Mrs. Jennings. »Wie heißt der junge Mann?« »Ich darf es nicht verraten, Madam. Aber ich weiß genau, wie er heißt, und ich weiß auch, wo er ist.« »Ja, ja, wir können uns denken, wo er ist. Bestimmt in seinem eigenen Haus in Norland. Er ist ganz gewiss der Pfarrer der Gemeinde.« »Nein, das ist er nicht. Er hat überhaupt keinen Beruf.« »Margaret«, sagte Marian mit Nachdruck, »du weißt, dass das alles aus der Luft gegriffen ist und dass es eine solche Person überhaupt nicht gibt.« »Dann muss er vor kurzem gestorben sein, Marian, denn ich bin sicher, dass es einen solchen Mann gegeben hat, und sein Name beginnt mit F.« Überaus dankbar war Eleanor Lady Middleton in diesem Augenblick für die Bemerkung, dass es sehr stark regne, obwohl sie den Verdacht hatte, dass die Unterbrechung weniger auf Rücksicht auf sie beruhte als auf der entschiedenen Abneigung der gnädigen Frau gegen derartige undelikate Spötteleien, die ihren Mann und ihre Mutter entzückten. Das von ihr begonnene Gespräch wurde allerdings unverzüglich von Oberst Brandon aufgegriffen, der bei jeder Gelegenheit Rücksicht auf die Gefühle anderer nahm, und beide hatten über das Thema Regen eine Menge zu sagen. Willoughby öffnete das Klavier und bat Marian, daran Platz zu nehmen, und so ließen die verschiedenen Versuche verschiedener Leute, das Thema fallen zu lassen, es allmählich von der Bildfläche verschwinden. Aber Eleanor konnte sich von dem Schrecken, in den es sie versetzt hatte, nicht so leicht erholen. Am selben Abend wurde der Plan gefasst, am folgenden Tag einen Ausflug zu einem besonders schönen Landsitz 12 Meilen von Barton entfernt zu machen, der einem Schwager von Oberst Brandon gehörte, ohne dessen Anwesenheit er nicht besichtigt werden konnte, da der Besitzer, der nicht zu Hause war, strenge Anweisungen in dieser Hinsicht hinterlassen hatte. Der Park war angeblich ganz besonders hübsch, und man konnte dem Urteil Sir Johns, der ihn in den höchsten Tönen lobte, trauen, denn er hatte während der letzten 10 Jahre mindestens 2-mal jeden Sommer Gäste zur Besichtigung dorthin geführt. Es befand sich dort ein malerischer See, und eine Segelpartie sollte zu den Hauptvergnügungen des Vormittags gehören. Man wollte einen kalten Imbiss mitnehmen, nur offene Wagen benutzen und alles ganz im Stil einer richtigen Vergnügungsfahrt durchführen. Einigen wenigen in der Gesellschaft erschien das Unternehmen eher kühn angesichts der Jahreszeit und der Tatsache, dass es während der letzten 2 Wochen jeden Tag geregnet hatte, und Mrs. Dashwood, die bereits eine Erkältung hatte, wurde von Eleanor überredet, zu Hause zu bleiben. Der geplante Ausflug nach Whitwell sollte ganz anders verlaufen, als Eleanor erwartet hatte. Sie war darauf eingestellt, völlig durchnässt, ermüdet und erschöpft zurückzukehren, aber es sollte noch schlimmer kommen, denn sie fuhren überhaupt nicht los. Gegen 10 Uhr war die ganze Gesellschaft im Herrenhaus versammelt, wo sie frühstücken wollten. Obwohl es die ganze Nacht geregnet hatte, sah der Vormittag eher vielversprechend aus, denn die Wolken zerstreuten sich und in Abständen brach die Sonne durch. Sie waren alle voller Erwartung und guter Laune, freuten sich auf den unterhaltsamen Tag und waren entschlossen, sich dazu den größten Unannehmlichkeiten und Beschwerden auszusetzen. Während sie beim Frühstück saßen, wurde die Post hereingebracht. Unter den Briefen war einer für Oberst Brandon. Er nahm ihn entgegen, sah auf den Absender, wurde blass und verließ unverzüglich das Zimmer. »Was ist mit Brandon los?« fragte Sir John. Niemand wusste eine Antwort. »Ich hoffe, er hat keine schlechten Nachrichten bekommen«, sagte Lady Middleton. »Es muss etwas Ungewöhnliches sein, dass Oberst Brandon dazu bringen kann, meinen Frühstückstisch so plötzlich zu verlassen.« Nach ungefähr 5 Minuten kehrte er zurück. »Hoffentlich keine schlechten Nachrichten, Oberst«, sagte Mrs. Jennings, sobald er das Zimmer betrat. »Keineswegs, Madam, vielen Dank.« »War der Brief aus Avignon? Ich will nicht hoffen, dass es Ihrer Schwester schlechter geht.« »Nein, Madam. Er kam aus London und ist nur ein Geschäftsbrief.« Aber wie konnte die Handschrift Sie dann so aus der Fassung bringen, wenn es nur ein Geschäftsbrief ist? Nein, nein, damit kommen Sie nicht durch, Oberst. Also heraus mit der Sprache. Meine liebe Mutter, sagte Lady Middleton, bedenke, was du sagst.